Ein neuer DS von Nintendo. Naja, was soll man sagen? Ich würde sagen, praktisch wäre es schon, weil Nintendo könnte natürlich ein solches neues Modell, also jetzt zum Beispiel mit dem 4-Zoll-Bildschirm, schon verwenden, um mehr auch zum Beispiel das iPhone anzugreifen. Ich glaube, PSP und DS haben ihren Kampf irgendwie schon geführt. Die natürlich verkauft Nintendo viel mehr DSi als Sony PSPs verkauft, aber dennoch ist es ja so, dass beide sich irgendwie im Markt gefestigt haben. Die PlayStation läuft ja, ist ja nicht so, dass die so vor sich hündümpelt. Ne? Ich denke, dass Nintendo es eher irgendwie aufs iPhone abschielt. Nicht jetzt im Sinne von, dass sie ein Handy bringen. So, das ist nicht ihr Markt. Sie werden schon den Spielen treu bleiben, aber einfach vielleicht diese Usability vom iPhone, dieses, man kann es ist noch portabler, man kann es immer dabei haben, es stört nicht. Weil selbst ein DS oder beziehungsweise der DSi, der ist ja nicht wirklich portabel, oder? Also man kann sie natürlich in den Rucksack tun oder in die Tasche oder so, aber jetzt in die Hosentasche, da wandert er nicht automatisch mit. Das iPhone hat man immer dabei, allein schon, weil es das Handy ist. Und Sony geht hier ja mit der PSP Go schon den Weg, dass man sagt, okay, ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt ein Spiel habe, was ich wirklich immer spielen möchte, für eine gewisse Zeit, dass ich dann die PSP Go auch in meine andere Hosentasche stecke. Ne? Da ist die Frage, wie Nintendo darauf reagiert. Ich könnte mir vorstellen, dass sie halt ein noch kleineres Gerät bringen als den DS. Kleine Cartridges reintun, aber vielleicht noch kleiner als die vom DS. Das könnte ich mir gut vorstellen. Also ungefähr so groß wie das iPhone, aber aufklappbar. Das wäre der Hammer, oder? Meine Idee. Ja, manchmal wundert man sich, ne? Da passieren dann noch Wunder. Und wenn so ein Wunder passiert, dann hat es meistens was damit zu tun, dass irgendetwas geschieht, womit man nicht gerechnet hat. Und heute erscheint folgendes, ein Systemupdate für die 360. Und ich hoffe, dass alle Leute, die noch nicht in der neuen Beta sind, für das Facebook- und Twitter-Gedöns, jetzt nicht traurig sind, wenn sie dieses Update sehen, sofort updaten und denken, sie haben dann diese Funktion. Nein, es ist ein Update, was dem Wireless-Adapter der 360 auch endlich WPA2-Support spendiert. Ja, ist eine nette Sache, ne? Wer will schon nicht sicher unterwegs sein mit seiner Konsole, während er Call of Duty spielt? Und naja, also seid nicht so traurig, wenn das Update kommt und das ist dann nicht Facebook und Twitter. Aber mal ganz nebenbei, also die Twitter-Integration auf der 360 ist mehr als mager. Keine Bilder, keine Verlinkungen können verfolgt werden, weil halt kein Browser auf der 360 ist. Aber was soll's. Die 360 versteht mit ihrem Wireless Adapter jetzt WPA2. Immerhin. Ganz nebenbei erzählt uns Microsoft, dass sie keine Angst vor OnLive haben, diesem Streaming-Dienst. So sagt jedenfalls Xbox Live Europe Man Jerry Johnson, weil er einfach in der Infrastruktur, die momentan herrscht, so in den Industrienationen, noch nicht genügend Potenzial sieht für einen solchen Streaming-Dienst. So dass wir auch weiterhin mit einem ganz normalen Spielevertrieb, wie wir ihn kennen und auch schon natürlich downloadmäßig kennengelernt haben, weiterleben können. Aber in OnLive selbst sieht er noch kein so großes Potenzial. Jedenfalls auf absehbare Zeit, das könnte ja auch ganz gut angehen.